FM. Es ist 23 Uhr. Shadows dancing round my head, rejoicing to the waking of the dead. Hier ist Tunnel Raccoon auf Byte FM mit Elevator Music. Endlich wieder eine Folge, in der ich euch 60 Minuten lang Musik vorspielen möchte, von der ich persönlich der Meinung bin, dass ich sie heute hören möchte. Nein, und natürlich hoffe, dass ihr Spaß daran habt, vielleicht etwas für euch entdeckt. Da gibt es alte Sachen, da gibt es neue Sachen und so weiter und so fort. Ich kommentiere manchmal lasse ich einfach auch nur die Musik für sich stehen. Das hier möchte ich gerne kommentieren, denn das war die Band Aquarian Age mit dem Track 10.000 Words in a Cardboard Box. Und das betone ich so sehr, weil ich den Track ursprünglich kenne von dem Soloalbum des Sängers Twink. Ein wahnsinnig tolles Anarcho-Hippie-Album, Think Pink hieß es. Und das hatte mich damals sehr, sehr berührt, als ich das erste Mal hören durfte aus dem Dunstkreis der Deviants und Pink Fairies heraus. Twink hat vorher bei den Pretty Things Schlagzeug gespielt und das war ihm wohl nicht wild genug. Aquarian Age, der Bandname sagt ja bereits, dass es ganz schön hippiemäßig abging. Daran ist aber nichts Falsches und hier ist, weil das Lied so toll ist, eigentlich nochmal die Think Pink Version von ihm unter dem Namen Twink. Ja, ihr müsstet sehen, was hier gerade bei uns im Studio abgeht. Meine Gäste haben ein Glas Rotwein umgekippt und ein Räucherstäbchen ausgedrückt, aber der Duft ist immer noch in der Luft. So stelle ich mir das jedenfalls vor, wenn ich hier allein im Studio sitze. Les Baxter, den kennen die meisten als Exotica-Komponisten. Ja, schöne, weiche, gespülte 50er, 60er Jahre, exotische Klänge nach Nordamerika brachte. Er hat aber auch ganz viele tolle Soundtracks gemacht für Roger Corman zum Beispiel oder auch für diesen wundervollen Film. Ich glaube, ich spielte schon mal etwas davon, The Dunwich Horror, eine tolle Geschichte für mich, denn jedes Mal, wenn ich versucht habe, diesen Film, den ich sehr schön finde, vielleicht auch so ein bisschen langweilig, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall reißt immer an der gleichen Stelle der Film, sowohl im Kino die Rolle damals, als auch auf der VHS-Videokassette, als ich danach das nächste Mal sehen wollte. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zu tun haben. The Dunwich Horror ist eine H.P. Lovecraft-Geschichte und handelt von einem Teufelskult. Und hier vom Soundtrack das Stück Reincarnation. Les Baxter. Yeah. Und hier verlassen wir den Teufelskult des Dunwich Horrors. Was Neues möchte ich auch mal spielen, nicht mit geilen Sachen. Vor ein paar Monaten wurde mir das hochgespielt in einem Streamingdienst und ich fand das eigentlich ganz wunderbar. Es erinnert mich an die orientalischeren Sachen von Ken, aber was weiß ich schon. Hier ist Sanam mit Aikatani Malakon. قاطعة القيزح بترشيش وبعد ثلاثة أشهر مع البيجين قتلوا ابنه الثاني. لم يعتقد أنه أحس بعنف كهذا. FM. Are we out of luck now? Is this just a bad patch? Dürfte eine der meistgespieltesten Platten auf Elevator Music sein. Ihr hört Tunnel Raccoon Elevator Music auf Byte FM und das war natürlich Marianne Faithfull, Why'd You Do It. Ich habe, glaube ich, auch die Andy Sexgang Version vor gar nicht allzu vielen Monaten gespielt. Das ist die Rückseite von Broken English und das ist eines der wundervollsten Stücke aus der Zeit. Der Text muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Sehr, sehr beeindruckend, bedrückend. Davor hörten wir Maissa Galat mit dem Stück Markas Azraq, libanesische Sängerin aus Beirut. Eine schöne Singer-Songwriter-Sache. Da gibt es auch eine KEPX-Sache, glaube ich, auf den einschlägigen Internet-Streaming-Formen oder wie man das sagen möchte. Ich springe einfach noch mal ein paar Jahre zurück. Weihnachten 1978 im Londoner Dominion gab es ein Konzert von Elvis Costello. Den spiele ich aber nicht. Ich spiele Richard Hell and the Void, als die mit ihm dort auftraten. Eine herrliche Version, weil es wundert mich, dass Richard Hell Another World überhaupt jemals live gespielt hat zu der Zeit. Insofern ist das für mich eine Sache. Und es ist kein Bootleg, es ist eine offizielle Veröffentlichung. Die Platte heißt Gone to Hell und ist, glaube ich, nur in Japan rausgekommen. Richard Hell and the Void als gehen bei Elevator Music eigentlich immer. Now I'm gonna bring out a pile of boys, Eddie, to help us out on this number. Right. another word. I got it. Jawohl. Ja, wie gesagt, Richard Hell and the Voidoids geht immer. Und jetzt habe ich den Bogen nach New York geschafft, weil Richard Hell and the Voidoids ist natürlich eine New Yorker Legende. Eine andere Legende ist die Jukebox im früheren Club Lismer Lounge in den 80ern, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und da gab es ein Stück, Love is All Around von den Trogs. Das wurde tot gespielt, von mir. Also gerne mal 8-mal hintereinander, bis die Bartenderin überhaupt es nicht mehr ertragen konnte und den Stecker von der Jukebox gezogen hat. Es gab Gründe, nehme ich an, von mir das Stück so immer wieder zu spielen und von ihr den Stecker zu ziehen. Love is All Around ist dann auch die Single, die ich spielen möchte, von den Frogs, nicht den Trogs, aber die Rückseite, denn The Frogs sind eine norwegische Band und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass da jemand eine Wette verloren hat und gesagt hat, er muss das jetzt machen, nämlich Gear Wade, besser bekannt als Kid Wade. Einer von den Menschen, die, habe ich das Stück vielleicht schon mal gespielt in der Sendung? Ich weiß es nicht, ich finde es nicht in den Listen. Also erzähle ich die Geschichte einfach mal. Er war Originalschlagzeuger bei der Band London SS, aus der sämtliche Punkbands in Hamburg in London hervorgegangen sind. Guck mal, ich gucke hier aus dem nicht vorhandenen Fenster im Bunker an der Feldstraße. Damned, Clash, The Boys, alle haben in dieser Band gestartet. Und zu einem späteren Zeitpunkt haben alle diese Bands irgendwann den Country-Klassiker Little Old Wine Drinker Me gecovert. Ich weiß nicht warum, sowohl die Hollywood Brats als auch die Lurkers. Und es gibt so viele Versionen von diesem Stück. Und da hat sich Kid Wade gedacht, als er zurück in Norwegen war, in seiner Heimat, ach, weißt du was, ich glaube, ich muss das Stück auch aufnehmen. Wie gesagt, ich glaube, er hat eine Wette verloren. Hier ist die Rückseite von Love is All Around. Hier ist Little Old Wine Drinker Me. A little old wine drinker me. I'm praying for rain in California so the grapes can grow and they can make more wine. And I'm sitting in a honky in Chicago with a broken heart and a woman on my mind. I came here last week from downtown Nashville, 'cause my baby left for Florida on a train. I told her I'd get the job and just with her, but in Chicago a broken heart is still the same. How's the man behind the bar for the jukebox? And the music takes me back to Tennessee. And the art who's the fool in the corner crying. A little old wine. Glusenliffer. Ja, die Frogs aus Norwegen. Ich glaube, das ist der Kandidat für die Bonustracks, die ich ja gerne immer hinterher spiele, für die Freunde von Beide FM im Archiv dann auch nachzuhören. Ein, zwei Stücke, die immer über die 60 Minuten hinausgehen. Ich habe die letzten Tage im Saarland verbracht, im beschaulichen Hemmersdorf, ein wirklich kleines Örtchen, 2000 Einwohner, wo immer wieder mal das Hemmersdorf Pop Festival stattfindet. Ich mache jetzt kein Special darüber. Ein exquisites Musikprogramm, muss man sagen, Kultur in ländliche Räume zu bringen, ist das Anliegen des Veranstalters. Gespielt haben unter anderem Dressed Like Boys, die auch beim Kalten Pop, glaube ich, dieses Jahr spielen. Er spielt. Ist nämlich eine Person, stark beeinflusst von Paul Williams, würde ich sagen. Ein bisschen West Coast Pop. Und wie auch selber zugibt, die Plattensammlung seiner Eltern bestand sehr, sehr viel aus David Bowie. Hier ist Dressed Like Boys mit Finger Trap. We sleep together. deal with you. There's no way of knowing with you. Wunderschön. Die ganze Platte kann ich nur empfehlen. Vielleicht spiele ich auch noch ein Stück davon, obwohl die Zeit langsam schon wieder weggeht. Ich habe ja nur 60 Minuten für Elevator Music auf Byte FM mit mir, Daniel Rakun. Und wenn wir jetzt schon Dressed Like Boys gespielt haben, warum dann nicht auch gleich den David dahinterher, obwohl man den ja schon tot gespielt hat? Ha, ha, ha, Wortspiel. BBC, er hat ganz viele BBC, gar nicht so viele BBC-Aufnahmen gemacht, der David Bowie, und nicht ausgestrahlt wurde damals in Live, White Light, White Heat, glaube ich, war das? Nee, Waiting for the Man, genau, und das spiele ich euch jetzt nämlich auch vor. Das ist auf einer Compilation rausgekommen, ganz offiziell, kein Bootleg. Also hier ist David Bowie dann doch nochmal für euch und mich und Lou Reed. So kann das gehen. Und die Zeit rennt uns davon. Ich höre auf mit einer anderen Überraschung vom Hammersdorf Popfestival. Das ist der Josie Bazaar aus Frankreich, der mich stark an früh 80er Electro-Wave erinnert hat. Und manchmal auch an Suicide. Hier ist das Stück La Ligne. Danach gehe ich noch ein bisschen tanzen oder wir gehen Liebe machen. Mal gucken. Viel Spaß. Tannenraccoon, Elevator Music auf Byte FM. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Tschüss, macht's gut. Pour tracer une ligne, il vous faudra tout d'abord accumuler un certain nombre de points, glanés de part et d'autre. Il vous sera demandé de les nommer méthodiquement, un par un, point par point, d'un point A à un point B, plus si affinité. Comment ? Pardon ? J'ai pas compris. J'ai pas compris la question. Pour tracer cette ligne, aucune hésitation ne sera de rigueur. Une découpe relative, radicale. Toute cette brigade de points s'enchaîne de manière ordonnée, méticuleuse, un travail d'orfèvre. D'un point A à un point B, plus loin, si affinité. Il s'agira de définir sa direction, du grand nord au grand est, du grand ouest au grand sud, loin du centre. Toujours d'un point A à un même point B. Cependant, vous constaterez qu'une ligne n'est jamais droite. Jamais droite. Comment ? Pardon ? J'ai pas compris. J'ai pas compris la question.